Hallo zusammen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Studien zufolge hängt männliche Eifersucht vor allem mit Untreue zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Aspekt. Und zwar kann die Angst, ein fremdes Kuckucksei ins Nest gelegt zu bekommen, auch in der heutigen Zeit noch ein Auslöser für männliche Eifersucht sein? Die Redewendung, jemandem ein Kuckucksei ins Nest zu legen, kann man in diesem Zusammenhang so verstehen, dass man versucht, jemanden zu täuschen, indem man ihm ein Kind unterschiebt. Woher dieser Ausdruck stammt, erfahren Sie jetzt von einer Expertin im Gebiet Zoologie. Wir begrüßen Frau Dr. Lampert. Willkommen. Dankeschön. Können Sie uns eine Erklärung aus biologischer Sicht geben? Mache ich gerne. Der Kuckuck hat es faustdick hinter den Ohren. Er ist schlau, aber faul. Er hat keine Lust, seine Eier selbst auszubrüten. Deshalb schiebt er sie einfach einem anderen Vogel unter. Interessant ist, dass das Fremde oft nicht entdeckt, sondern arglos ausgebrütet wird. Nach dem Schlüpfen wird das Kuckucksjunge sogar gefüttert und gehegt. Dabei kann es vorkommen, dass der heranwachsende Kuckuck die Jungen des Wirtsvogels aus dem Nest schubst. Die Redewendung, jemanden ein Kuckucksei ins Nest zu legen, ist also keineswegs weit hergeholt, sondern basiert auf wahren Tatsachen. Das heißt, dass es bei dem Verhalten der Kuckucksvögel mehr um die Bequemlichkeit geht? So ist es. Wie sieht es dann bei uns Menschen aus? Um diese Frage zu beantworten, haben wir ebenfalls eine Expertin hier. Wir begrüßen Frau Otschkei. Dankeschön. Der Vater eines Kuckuckskindes wird im Glaube gelassen, dass er der leibliche Vater ist. Dabei kann der Vater in einem solchen Fall seine Gene nicht weitergeben. Dies ist evolutionsbedingt schlecht, da seine Familie dabei nicht weitergeführt wird. Somit hat die Mutter den Vater um seinen genetischen Nachwuchs betrogen. Aber woher weiß man dann, wer der leibliche Vater ist? Das kann ich Ihnen auch gerade beantworten. Bei Zweifeln kann man einen Vaterschaftstest durchführen. Dies ist eine Analyse, bei welcher ein genetischer Fingerabdruck entsteht. Das heißt, spezifische Eigenschaften des Erbgutes werden festgestellt und verglichen. Somit kann die Vaterschaft nachgewiesen werden. Dies darf jedoch gesetzlich nur durchgeführt werden, wenn es im Interesse des betroffenen Kindes ist. Wenn man diese Regel missachtet, ist es sogar strafbar. Man sollte sich aber zuerst gut überlegen, da es zu vielen Konflikten in der Familie führen kann. Danke für Ihre ausführliche Auskunft. Zuletzt wollen wir noch die psychologische Sicht dahinter ansehen. Dafür haben wir noch einen letzten Gast, die Psychologin Frau Mürner, eingeladen. Willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Weil ein Mann nie hundertprozentig sicher sein kann, ob er wirklich der Vater seiner Kinder ist, entwickelte sich in der Evolution die männliche Eifersucht. Dies ist, um die Frau davon abzuhalten, einem ein Kuckucksei ins Nest zu legen, also ein Kind eines anderen. Heute wird dieses Misstrauen vor allem verstärkt, wenn das Kind nur sehr wenige Ähnlichkeiten mit dem Vater hat. Die Mutter hat durch die Schwangerschaft immer Gewissheit, der Vater nicht. Also gilt Mamas Baby, Papas Maybe. Leider kann das Misstrauen dazu führen, dass das Kind von dem Vater abgewiesen wird. Das Kind kann sich dadurch schnell alleine und ungeliebt fühlen. Was sind dann Beweggründe für die Mutter, eine falsche Vaterschaft vorzutäuschen? Für die Mutter steht das Kind immer an erster Stelle. Aber für das Kind ist es wichtig, bei Mutter und Vater aufzuwachsen. Auch wenn es nicht der leibliche ist. Danke euch allen für das tolle Gespräch. Jetzt wissen wir etwas mehr darüber, jemanden ein Kuckucksei ins Nest zu legen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.